frischem Land steht ein Orangenbaum. Das bleibt für immer ein Traum. Bei Fliederduft fällt ganz leise der Schnee. Ich glaub, dass man niemals sieht. Was kann ich nur tun? Was kann ich nur tun? Lebst ganz nah bei mir. Dicht am Fluss und seht, wo unsere Hütte steht, schlägt mein Herz vor Freude jetzt mir. Auf irischem Land steht ein Orangenbaum, das bleibt für ihn ein Traum. In meinem Mann wird man nie gewahr, jemanden als dich dort haben. Was kann ich nur tun? Was kann ich nur tun? Du schläfst ganz nah. Heidekraut hier riechet und dein Schlaf gehört nun mir. Auf irischem Land steht ein Orangenbaum, das bleibt für immer ein Traum. Bei Fliederduft fällt ganz leise der Schnee. Ich glaub, dass man niemals sieht. Was kann ich nur tun? Was kann ich tun?